Dies sind unsere aktuellen Themen. Elternrat informiert zu Schulformen, Fahrerflucht in Lese und Marklohe empfängt Seelze. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Morgen findet die nächste Sitzung des Ausschusses für die allgemeinbildenden Schulen vom Landkreis Nienburg statt. Beginn ist um 15 Uhr in der Volkshochschule Nienburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Auswertung der Statistik über die Beschulung von Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Nienburg sowie die Diskussion über die Voraussetzungen für eine Oberstufe an der IGS Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Zu einer Informationsveranstaltung von Eltern für Eltern lädt der Nienburger Stadtelternrat alle Interessierten ein. Unter dem Thema Vierte Klasse und jetzt, welche Schule passt zu meinem Kind, sollen die weiterführenden Schulen vorgestellt werden, erklärt Katrin Rulat. Weil sich hier in der Stadt Nienburg die Schullandschaft doch ein wenig geändert hat, haben wir uns gedacht, wir werden den Eltern mal ein bisschen helfen und haben 4 Veranstaltungen geplant. Wir werden die Eltern dort über die Veränderungen der Schullandschaft in Nienburg informieren. Und auch haben wir zu Gast die Vertreter der bestehenden, weiterführenden Schulen, die ihre Schulform erklären. Und im Anschluss in gemütlicher Runde können wir alle gemeinsam reden. Beginn der Veranstaltung ist morgen Abend um 16.30 Uhr im Feuerwehrhaus Langendamm. Am Montag zwischen 16 und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz der Arztpraxis in der Landesberger Straße in Lese. Ohne sich um den Schaden an der linken Frontschürze zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei Stolzenau hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SC Marklohe trifft in der Tischtennis-Verbandsliga am Samstag auf den Oberliga-Absteiger aus Seelze. Nach den jüngsten Erfolgen ist der SCM in den verbleibenden 3 Heimspielen zum Siegen verdammt, wenn man ganz oben dran bleiben will. Seelze hat sich nach einem schlechten Saisonstart auf dem 4. Platz etabliert. Marklohe hofft wieder auf zahlreiche Zuschauer. Beginn der Partie ist Sonnabend um 19 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.